WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Zunächst sind wir unter uns hier im Radio bei 1Live und ungefähr 20 Minuten nach 1 kommt das Fernsehen dazu. Schön, dass ihr da seid. Auch heute eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Nika und ist 57. Hallo Nika. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich mich auch. Ich habe nämlich, ich wollte eigentlich nur was erzählen, weil mich das so angesprochen hat. Ich glaube, in einer Fernsehsendung hast du auch mal darüber gesprochen, dass du dich für Zen-Buddhismus interessierst. Ja. Und weil das etwas ist, was ich eigentlich keinem richtig erzählen kann, weil das keiner richtig versteht. Also mein Partner, der ist sehr fortgeschritten im Buddhismus. Der ist ein sogenannter Sotapanna. Also der steht weit in der Entwicklung oben. Ja, genau. Also das sei irgendwie die erste Stufe der Erleuchtung. Und demnach, es gibt ja insgesamt 4, aber es ist auf jeden Fall in meinen Augen schon sehr weit fortgeschritten. Welcher buddhistischen Richtung gehört er denn an? Dem Theravada-Buddhismus. Also die sagen dazu, das ist irgendwie die älteste Richtung. Und so, er hat halt so Erlebnisse gemacht, die ich natürlich gar nicht irgendwie nachvollziehen kann. Ne? Ja. Wie alt ist dein Partner? Der ist Anfang 70. Anfang 70. Wie lange seid ihr ein Paar? Schon ungefähr 15 Jahre. Ah ja, das heißt sehr lange. Ja. Also er hat dich dann mit in diese Weltanschauung, in diesen Glauben mit reingenommen? Also als ich ihn kennenlernt, habe ich mich... da war ich selber in so einer Situation, dass ich gedacht habe, ich möchte mich mal beschäftigen mit Meditation. Mhm. Das hat sich zufällig so ergeben, das war so gleichzeitig. Also der hat mir so ein bisschen davon erzählt und dann habe ich immer wieder mal was gefragt und so bin ich dann langsam auch dazu gekommen. Also war er schon die Initialzündung, kann man sagen? Ja, aber nicht, dass er irgendwie gesagt hat, ob ich das mal machen will oder so, sondern wir haben einfach so darüber gesprochen, bis ich dann gesagt habe, ich möchte das auch mal machen. Ja, so sind die Buddhisten, die missionieren nicht, sondern die lassen kommen und wenn man interessiert ist, dann erzählen die. Genau. Lebst du mit ihm zusammen? Mal so, also die Beziehung ist eigentlich überwiegend eine Fernbeziehung, aber das macht eigentlich nichts. Die Beziehung ist... Wie fern ist die Beziehung denn? Ja, die geht über den großen Ozean. Ach du lieber Gott. Das heißt, er lebt in Amerika? Ja, aber wir sind halt auch schon immer wieder zusammen und so, aber... So, damit ich mir das vorstellen kann, im Jahr, wie oft seht ihr euch? 3-4 Mal. Und wie lange dann? Mal einen Monat und wir gehen auch schon mal einen Monat zusammen in so einem Schweigeretreat. Also dann sprechen wir nicht miteinander, dann sind wir halt... da so zusammen. Ja, aber das schweigt also ja schon. Also man erlebt dann ja was Gemeinsames und trotzdem, wir sprechen auch nicht zusammen dann, sondern nachher dann darüber. Ne? Aber das ist ja schon eine sonderbare und bizarre Beziehung. Wie lange geht das schon, dass er in Amerika lebt und du hier? Der ist von dort. Ach, von Anfang an war das so? Ja, ja. Bist du seine einzige Partnerin? Ja. Ja. Ich weiß ja nicht, wie er so gestrickt ist. Ich glaube, am Anfang war das nicht so, aber jetzt ist das so, da bin ich ganz sicher. Mhm. Ah ja. Ist er denn ein Meister? Hat er Schüler oder gibt er Kurse? Lehrt er? Er hat das schon mal gemacht und er ist sicher so weit fortgeschritten, dass er auch lehren könnte, aber im Moment macht er das nicht. So weit, so gut. Aber du rufst mich an. Ja, ich wollte dir einfach mal erzählen, weil für mich war das irgendwie so, ich bin halt christlich groß geworden und zwar irgendwie ziemlich stark. So. Mhm. Und wieso ich so einen Mann treffe und dann mit dem so eine Beziehung anfange, die für mich jetzt sehr erfüllend ist und die auch ganz solide so ist, von jemandem, der sagt, er hat keine Zweifel mehr. Er hat erlebt, dass er keine Zweifel mehr daran hat, dass das richtig ist. Der erlebt hat sozusagen, dass das, was wir Ich nennen, dass das nicht wirklich existiert. Mhm. Der das Nichts erlebt hat. Mhm. Also wie soll man das sagen? Ne? Wie kann man das auch gar nicht in Worte fassen? Und der auch sagt, ich weiß, dass ich nur endliche Male irgendwie wiederkomme. Und manchmal ist es einfach ein bisschen schwierig für mich. Dann denke ich, wieso ist mir das ausgerechnet passiert? Und das muss ja irgendwie sowas wie so eine Art Fügung oder so, irgendwie so ein Schicksal irgendwie sein. Dass es dir passiert ist, so jemanden kennengelernt zu haben, oder wie meinst du? Ja, genau. Mhm. Weil das manchmal schwierig ist für mich. Und dann denke ich, bevor ich überhaupt so weit komme, dass würde ja ewig dauern oder das ist dann schwierig oder manchmal bin ich entmutigt dann oder neidisch auch. Also so wie du es beschrieben hast, hat er in seiner Welt eine schon gravierende Erleuchtungsstufe erreicht. Ja. Ne, so kann man sagen. Ja. Ja. Koppelt sich daran für dich ein gewisses Minderwertigkeitsgefühl, dass du ihm nicht wirklich folgen kannst, dass du dich kleiner fühlst? Ja, das ist schon manchmal so. Sagst du ihm das? Ja, wir sprechen dann schon manchmal darüber, aber er nimmt das nicht so schwer. Ja, gut, für ihn ist es ja auch nicht so schwer. Nimmt er dich denn ernst? Das ist ja die Frage. Ja, doch. Das schon. Problem ist, glaube ich, eher auf meiner Seite, dass ich dann manchmal mich nicht mehr traue zu fragen oder... Was wäre das zum Beispiel, was du dich nicht traust? Selber was zu erzählen, was man dann so erlebt hat, also was man erfahren hat, wenn man einen ganzen Monat in so einem Retreat gewesen ist. Also, das ist natürlich ein Punkt, Nika. Wenn ich mit so jemandem zusammen wäre, der schon so eine weite Stufe erreicht hat, würde ich auch brennen darauf, dass er mir erzählt. Wobei ich weiß, dass er nicht erzählen kann. Weil das, was er erlebt hat, kann man nicht erzählen. Aber dennoch wäre ich auch begierig darauf, irgendetwas von ihm zu erfahren. Was überhaupt erzählt und sagt er dir? Ja, wenn ich ihn frage, dann sagt er schon von dem, was er erlebt hat, aber das kann ich eben manchmal fast nicht verstehen oder mir nicht vorstellen, wie das ist. Aber das kann man sich wahrscheinlich auch nicht vorstellen, wenn man das nicht schon selbst erlebt hat. Genau, es ist nicht so, als ob er was zurückhalten würde. Das Problem ist, glaube ich, eher auf meiner Seite, dass ich dann so entmutigt bin, dass ich manchmal dann doch nicht frage oder dass ich vor allem auch mich nicht traue zu erzählen, was ich erlebt habe. So, das würde ich allerdings an deiner Stelle tun, damit das eine relativ gleichberechtigte Ebene hat. Ja. Eigentlich ist es ja ein großes Glück, mit einem Menschen zusammen zu sein, der schon eine gewisse Stufe der Weisheit erreicht hat. Genau, weise, das würde ich auch sagen. So, aber dazu gehört natürlich auch, dass du offen bist, dass du ihm alles sagst, dass du ihn alles fragst und dass du ihm von dir erzählst. Ja. Also, dass ich quasi wie so einen Privatlehrer habe, das hat ja keiner sonst. Das ist ja ein Traum letztendlich. Ja. Du hast das Gefühl, dass er dich liebt? Ja, absolut. Wobei ich mir vorstellen kann, dass ab einer bestimmten geistlichen Stufe diese personale Liebe gar nicht mehr so stattfindet. Ja, einfach, dass man daran nicht so festklebt. Genau. Ja. Das wiederum ist ja für dich, die du noch nicht so weit entwickelt bist, wie du sagst, dann wahrscheinlich etwas schmerzlich. Genau. Ja, also ich sehe, du hast das schon verstanden. Ja, klar. Da ist jetzt die Frage, ich glaube, da ist die Lösung, er ist jetzt der Fortgeschrittenere. Ja. Das heißt, er muss dir einen Weg bahnen. Das musst du ihm so vermitteln, was du mir gerade gesagt hast. Genau. Und da muss es einen Weg geben, so klug muss er sein, dass er dir da irgendwie die Hand reicht. Ja, er sagt auch, er würde sich das am meisten wünschen, dass er hätte das am liebsten, dass ich auch das erleben kann und dass ich eben nicht entmutigt bin und so. Das würde ihn glücklich machen. Was sagt er dir denn, wie du das erleben kannst, wie du dorthin gelangen kannst? Nichts Spezielles, einfach indem ich diesen Weg weitergehe und zwar immer nur einen Schritt aufs Mal. Immer das, was jetzt gerade als nächstes dran ist. Mhm. Irgendwie zu denken, ne? 5 Schritte voraus oder 5 Jahre voraus oder so. Kannst du dich an eine Frage, an eine wichtige, vielleicht existenzielle Frage erinnern, die du ihm gestellt hast und an eine vielleicht besondere oder merkwürdige Antwort, die er gegeben hat? Nee, also aber dieses, wo er erzählt hat, dass er das nicht erlebt hat. Oder dass er, so, das fand ich, das konnte ich mir nicht vorstellen. Wie beschreibt er das Nichts? Ja, das ist ja, wenn man sehr ganz, so ganz, ganz tief sich konzentrieren kann und sich fokussieren, dann gibt es bestimmte Stufen von Konzentration, die nennt man die Jhanas. Und dann irgendwann kommt dieses Erlebnis, aber das ist nach mehreren Stufen. Mhm. Dafür muss man eben ganz ruhig sein und sozusagen alles loslassen und nur den absolut den Moment irgendwie. Ja. Hat er dir das erzählt? Ist dieses Erleben des Nichts für ihn verbunden mit einem Glücklichsein-Gefühl? Da kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber er hat auf jeden Fall zum Ausdruck gebracht, dass das ein unheimlich starkes Erlebnis war. Und er hat auch manchmal von Dingen erzählt, die er selber erst nicht so richtig einordnen konnte und die er dann selber es besser verstanden hat, als er dann auch mit dem Lehrer oder mit den Lehrern darüber gesprochen hat. Warum ziehst du nicht ganz nach Amerika? Ach, das hat so verschiedene Gründe, auch berufliche und so. Aber okay. Das ist nicht ausgeschlossen, aber das ist nicht deswegen oder so. Nee, das ist schon klar. Ich frage nur so. Könnte ja sein, oder warum kommt er nicht gänzlich nach Deutschland? Ja, er sagt immer, er würde dann schon kommen oder könnte hier leben, aber ich glaube, er wäre hier nicht so glücklich, weil es auch nicht so einfach ist für ihn mit dem Deutschland. Also Nika, ich glaube, dass das eigentlich erstmal ein großes Glück ist, mit solchen Menschen so vertraut zu sein. Und all das, was dir unangenehm ist oder was dir Unsicherheiten macht, musst du ihm kommunizieren, das musst du ihm sagen. Ja, und dann denkt man, wieso kann das sein, dass mir das passiert, aber das ist schon richtig, wie du sagst. Ja, vielleicht wirst du irgendwann auch zu einer solchen Stufe kommen, aber es können eben auch nicht alle Menschen dahin gelangen, das weiß er auch. Genau, und das darum geht es ja, dass mich das nicht entmutigt, sondern dass ich eben in meinem Leben so weit komme, wie ich komme. Und dass das jeder gehe in Ordnung ist. Ne? Jeder gehe seinen Weg. Ja. Ne? Das sagt er wahrscheinlich. Okay. Nika, es hat mich gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ich danke dir. Alles Gute, schöne Grüße an deinen Liebsten. Ja. Kannst du ihm erzählen von einem Radiomenschen aus Germany, der gute Grüße ausrichtet. Ja. Also, auch alles Gute. Vielen, vielen Dank, Nika. Okay. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Wir sind erreichbar aus der Weihnachtspause zurück. Ich freue mich, dass ich hier bin und das letzte Domian-Jahr mit euch verbringen darf. Und schon geht's weiter mit Hannelore. Und Hannelore ist 68. Guten Morgen, Hannelore. Guten Morgen, Domian. Liebe Hannelore, um was geht's bei dir? Domian, bei mir geht es um große Zukunftsangst. Um große Zukunftsangst? Ja. Die hast du? Die habe ich. Warum? Weil ich habe gar nicht mehr so sehr Angst um mich, sondern um meine Kinder und meine Enkel. Wegen all den Dingen, die im Moment in der Welt geschehen. Ah, ich verstehe. Du hast grundsätzliche Angst um die Welt und die Entwicklung. Ja. Und dass deine Kinder und Enkel irgendwie in noch große Schwierigkeiten geraten. Ja. Warum hast du gerade, ich meine, du bist 68 Jahre alt, du hast schon heftige Zeiten erlebt in deinem Richtig. Leben. Warum gerade jetzt? Gerade darum, Domian. Weil ich denke, dass die Menschen, guck mal, Korea zündet wieder eine Atombombe. Der Ukraine-Konflikt vergisst man im Moment total. Polen, das so sehr unter den deutschen Nazis gelitten hat, ist jetzt nach rechts gerückt. Greift schon das Verfassungsgericht an, geht schon an die Medien. Mhm. Ja? Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Dann das, was bei euch geschehen ist. Mhm. Und auch in anderen Städten. Ja. Es ist zu viel, Domian, es ist zu viel. Und wenn man ein bisschen Weitblick hat, wenn ich mit anderen rede, sagen die alle, du hast sie nicht mehr alle. Ja, aber ich glaube, im Moment sind schon wieder viele Menschen wie die drei Affen. Nicht sehen, nicht hören, nicht sagen. Aber Hannelore, waren die Zeiten nicht immer schwierig? Ich weiß, haben die Leute von deiner Redaktion auch schon zu mir gesagt. Ich erinnere dich einmal, da wirst du dich gut erinnern, an die Zeit des Kalten Krieges. Da hingen wir alle hier am Seidenfaden. Ja, ich weiß, zweimal vor einem Atomkrieg, ich weiß. Und die ganze Welt hätte wirklich da auseinanderbrechen können. Das war auch schlimm. Wir hatten den Terrorismus der RAF in Deutschland, der RAF. Ja, aber zu dieser Zeit, das war so damals meine Zeit, da war ich noch jung. Mhm. Und da ist das wahrscheinlich auch so wie jetzt bei den jungen Leuten. Da macht man sich noch nicht so sehr die Gedanken. Aber jetzt, wo ich älter bin. Na gut, aber ich sag's auch nur so, um das im Nachhinein zu betrachten. Es gab ja immer Phasen in den letzten 50, 60 Jahren, die sehr schwierig waren und heikel waren. Und jetzt ist eben wieder eine Phase, wo man sagt, oh, das ist brenzlig. Ist das jetzt gleich ein Grund, so pessimistisch in die Zukunft zu schauen? Domian, haben die Menschen gar nichts gelernt. Ich habe halt mehrmals wirklich gedacht, dass die Menschen wenigstens aus den beiden Weltkriegen was gelernt haben. Und was mich am allermeisten über so vielen Kriegsdenkmälern steht, während den Anfängen. Ja. Ja, und nie wieder. Ja. Hat man das alles vergessen? Einige vielleicht schon. Oder die nicht so betroffen waren, die ja. Aber wenn wir jetzt noch weiter in der Zeit zurückgehen, es gab immer so extrem turbulente Phasen in der Menschheitsgeschichte, wo man auch dachte, sogar die Welt geht unter. So schlimm war es. 30-jähriger Krieg, 100-jähriger Krieg, Pestkatastrophen und so weiter und so weiter. Ja, da konnte ich um mich und um meine Kinder noch keine Angst haben. Naja, ist schon klar. Ich will damit nur zum Ausdruck bringen, ist das Wesen des Menschen und des Menschseins, dass er leider eben nicht klug ist und lernt, sondern vielleicht immer nur so ein bisschen lernt. Und dass man damit einfach leben muss und hoffnungsvoll und optimistisch sein muss, dass man es schafft. Aber ich verstehe schon, was du auch sagst. Ich will das gar nicht wegwischen. Ja, weißt du, wenn du alleine bist wie ich und nicht mehr viel raus kannst und wirklich dir so alles anguckst und dann schlägt vieles über einen zusammen. Mhm. Na, vor allen Dingen, wenn man auch die Bilder... Vor allen Dingen, das hat mich jetzt gerade bei euch, das hat mich so getroffen. Mhm. Gerade die Bundespolizei, die innen im Kölner Bahnhof war, ja, muss ich sagen lassen, ihr könnt mir gar nichts, Frau Merkel hat uns eingeladen. Mhm. Das ist doch ein Schlag ins Gesicht für all tausende freiwillige Helfer, ja, die Flüchtlinge und alles so aufgenommen haben. Mhm. Und das sehe ich auch so. Ich schere bestimmt nicht alle über ein Ding, aber es kann nicht angehen. Tut ja unsere Polizei leid, die gar nichts mehr tun kann. Aber auch aus diesen Ereignissen werden ja jetzt schon Konsequenzen gezogen und daraus lernt man ja. Kannst du nicht damit vielleicht die Hoffnung verbinden, dass unser Staat, der ja ein sehr stabiler Staat ist und auch ein wohlhabender Staat ist, dass man das in den Griff kriegt und dass sich das wieder fügen wird? Ja, ich hoffe es sehr. Ich muss dir dazu auch sagen, ich bin eigentlich in den letzten Jahren nicht mehr wählen gegangen. Mhm. Aber nächstes Jahr werde ich wohl wählen gehen, gerade aus Angst, dass nicht, da zählt wirklich jede Stimme, dass diese braune Brut von hier nicht auch in den Bundestag reinkommt. So, sehr gute Stellungnahme, finde ich. Gerade im Moment ist die Phase groß, dass die in den Bundestag kommen. Und das ist ja meine Angst. Und ich glaube, dass viele Leute genau wie du jetzt so denken. Und sie sagen, jetzt bin ich politisch in gewisser Weise wieder aktiv, zumindest, dass ich auf jeden Fall wählen gehe. Ja. Also ich nehme das sehr ernst, aber ich glaube, es besteht auch noch genügend Grund, hoffnungsvoll zu sein. Ich habe halt keine mehr. Wenn man sieht, was alles zugelassen wird, allein schon damals vor Weihnachten, wo sie Frau Merkel dann einen Galgen hingemalt haben und alles. Meine Güte, nochmal. Ich weiß es nicht. Hallo, dieses Denken, was du hast, du dieses Empfinden, abgesehen von den Sorgen, die du gerade formuliert hast, deinen Kindern und Enkeln gegenüber, inwiefern hat dieses Denken dein Leben verändert? Sehr. Erzähl. Ich kann mich um nichts mehr freuen, Domian. Mhm. Aber so darfst du es auch nicht sehen. Das ist auch nicht gut. Dann hast du ja jetzt schon aufgegeben. Schau mal, wir leben in keinem Bürgerkrieg in unserem Land. Es gibt schlimme Vorfälle, ja. Aber die wird dieses Land auch meistern. Und wir sind eine ganz stabile Demokratie. du wirst nächstes Jahr wählen gehen, hast ja, du gesagt. Ja, hoffentlich bleiben wir die noch lange. Da bin ich aber ziemlich sicher. Um nicht zu sagen sehr sicher. Ausgesprochen sicher. Und das darf dich nicht so unterziehen. Dann hat all das Üble und all die Idioten und Terroristen und was es gibt, haben dann über dich schon gesiegt, wenn du jetzt so sprichst. Ab wann, was war der Moment, wo es bei dir so gekippt ist? Der Moment, wo es bei mir so gekippt ist, war wirklich das, was ich eben schon mal angedeutet habe. Es geht ja schon lange, solche Dinge, ja. Aber als da im Herbst oder vor Weihnachten, als diese Dinge da waren, wo sie so sehr, Frau Merkel, ich bin bestimmt keine CDUlerin, ja. Mhm. Ich war immer SPD. Aber ist ja egal, sie hatten ja noch mehr so, wo AfD oder Brigida Wirth war, den Galgen da. Das hat mich umgekippt, ja. Also, dass sich das betroffen macht, verstehe ich, aber es darf dich nicht umkippen, Mensch. Das ist immer noch eine kleine Minderheit in unserem Land, die das so machen und so sehen. Ich denke da immer zurück, wenn meine Mutter mir erzählt hat, wie das damals bei Hitler angefangen hat. Aber da haben sie auch am Anfang noch, das sind jetzt so eine Handvoll Narren. Aber so schlimm, so sind die Zeiten jetzt nicht. Jeder muss was tun. Du gehst nächstes Jahr wählen und wählst eine Partei und setzt damit ein Zeichen, indem du deine Partei wählst. Und das ist ein Schritt nach vorne. Und nicht zu traurig sein, Hannelore. Ich versuche. Ja, ich merke, dass dir das wirklich sehr, sehr an die Substanz geht. Darf ich dir noch vielleicht ein kleines Gespräch oder auch ein größeres Gespräch mit meinem Psychologen anbieten? Oh ja, könnte man machen. Ja, sehr gerne. Der Psychologe heute Nacht heißt Frank, sehr netter Mann, der ruft dich jetzt gleich an, Hannelore. Dafür legst du bitte auf und er meldet sich gleich. Okay, danke. Alles Gute. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, wir haben jetzt noch eine halbe Minute ungefähr, dann kommt das Fernsehen und bis dahin, nee, da kommt ja schon, ich sehe hier den Vorspann schon laufen im Fernsehen und dann kommen die Fernsehzuschauer auch dazu und dann sind wir alle vereint und dann kann es in vereinten Kräften weitergehen. Wer wird denn der Nächste sein? Aha. Das ist nämlich eine Susi, die ich aber erst gleich ansprechen werde, wenn das Fernsehpublikum auch da ist. 1.22 Uhr und 50 Sekunden. Und jetzt begrüße ich sehr herzlich auch die Fernsehzuschauer. Schön, dass ihr auf uns gewartet habt. Wir sind ja heute erheblich verspätet, aber ich habe es gestern ja angekündigt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben ja bei 1Live schon angefangen und jetzt geht's sofort weiter mit einer freien Themennacht, auch heute wieder. Also ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. 0800 220 5050 oder Mail domian@wdr.de. Und jetzt bin ich verbunden mit der Susi und die Susi ist 41. Guten Morgen, Susi. Guten Morgen. Guten Morgen. Domian, du hörst schon an meiner Sprache, dass ich eine Behinderung habe. Das erklärst du mir hiermit. Okay, was für eine Behinderung hast du? Eine Tetraspastik von Geburt an. Erklär mir, was das ist. Das heißt, ich habe im Brutkasten zu wenig Sauerstoff bekommen. Ja. Und kann deshalb nicht laufen und mich auch in keinster Weise selbst versorgen. Kannst du die Arme bewegen? Einen Arm kann ich bewegen, aber ich kann mich nicht selber anziehen, nicht selber auf Toilette und gar nicht selber. Und ich halte das alles nicht mehr aus und ich möchte sterben. Du möchtest sterben? Ja. Das heißt, du bist so aufgewachsen und hast dein ganzes Leben lang diese schwere Behinderung erleben und ertragen müssen. Ja. Liegst und ich du kann sie nicht mehr ertragen, weil ich sehr integrativ aufgewachsen bin. Und als Kind war das auch alles okay. Mhm. Nur im Beruf hat das angefangen. Also du hast noch einen Beruf erlernen können, das ging. Ich bin Sozialarbeiterin im Beruf. Ich habe Abitur. Mhm. Und bin Sozialarbeiterin von Beruf. Sitzt du im Rollstuhl und konntest Im Elektrorollstuhl, aber weil ich einfach nicht mehr will, liege ich seit 2 Jahren eigentlich nur im Bett. Das heißt, du telefonierst jetzt auch aus dem Bett mit mir? Ja. Warum kannst du deinem Beruf nicht mehr nachgehen? Weil ich gekündigt habe, weil ich gemobbt worden bin, weil ich einen Chef hatte, der zu mir gesagt hat, du musst jetzt endlich mal genauso viel und genauso schnell arbeiten wie jeder andere auch. Das hat ein Chef zu dir gesagt, die du behindert bist und du warst Sozialarbeiterin. Ja, das auf der Querschnittsabteilung. Und dieses Arschloch von Sozialarbeiter hat das zu mir gesagt und daraufhin habe ich gekündigt, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Hattest du dir überlegt, dann dich vielleicht woanders zu bewerben? Habe ich aber immer nur Absagen gekriegt, weil rechte Behinderte stehen nur auf dem Papier. Ja, das heißt insgesamt, wie lange bist du jetzt ohne Arbeit? Seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren. Lebst du alleine in der Wohnung? Ja. Ich hatte das auch immer alles gut im Griff. Ich halte nur nicht mehr aus. Domian, in 1,5 Jahren habe ich 22 verschiedene Pflegekräfte ertragen müssen. Du hast 22 Pflegekräfte ertragen müssen. Ja. Warum haben die so oft gewechselt? Weil der Pflegedienst auf Fluktuation hat. Ach so, das heißt, du wolltest das nicht, sondern die haben dir immer wieder neuen vorgesetzt. Ja. Das heißt, du warst da mal ein bisschen vertraut mit einer Person. Und dann, schon war sie weg. Und das ist ja gerade sehr wichtig in der Situation, in der du lebst, dass man sich mit vertrauten Menschen umgibt. Denn das ist ja alles sehr intim und alles sehr persönlich. Ja. Du bist vollkommen, ich sag's nochmal, du hast es ja gerade auch so angedeutet, du bist vollkommen angewiesen auf eine Pflegekraft. Wenn mir heute Nacht die Decke runterfällt, muss ich frieren, bis morgen der nächste kommt. Mhm. Wie ist es mit dem Toilette gehen? Ich habe einen Katheter und abführen tue ich so. Also das habe ich im Griff. Das kannst du alleine? Nee, wenn die Schwester da ist. Achso, und das ist dann, ja, aber dann muss es genau in dem Moment auch sein. Wenn ja. Und wenn es dann nicht in dem Moment ist, wenn die Schwester wieder weg ist? Dann geht's auch in die Hose. In eine Windel. Ich muss, ja. Mhm. Jetzt liegst du den ganzen Tag in deinem Bett. Ja, weil ich einfach keine Lust mehr habe. Ich hatte auch meine eigenen Angestellten per Arbeitgebermodell, aber es gibt ganz, ganz wenig Leute, die sich auch noch auf Flexibilität einlassen. Jetzt, ich habe keine Lust mehr, immer nur so flexibel zu sein, wie jeder andere es mir erlaubt. Susi, erzähl mir mal von deinem privaten Umfeld. Zum Beispiel, leben die Eltern noch? Meine Mutter lebt noch und die will mich entmündigen lassen. Warum will sie das? Du bist eine ganz klare Frau. Weil ich immer wieder Depression habe, aber ich war auch schon in einer Klinik, in einer Akutpsychiatrie und da hat man mich mit Medikamenten vollgestopft, die mir nicht bastig nur noch schlimmer gemacht haben. Ich verstehe. Das heißt, das Verhältnis zu deiner Mutter ist nun auch nicht das Beste. Nein, ich habe zum Beispiel auch Schulden und meine Mutter hat ziemlich viel Geld. Und ich soll auf Hartz-IV-Niveau leben, weil sie sagt, davon kann man gut leben. Und davon kann man eben nicht gut leben. Was ist mit deinem Vater? Der ist letztes Jahr auch noch gestorben. Hast du Freunde oder Verwandte? Ich dachte, ich hätte Freunde. Aber wenn man in einem Loch sitzt und für niemanden mehr da sein kann, dann ist man auch nicht da. Und das Letzte, was ich will, ist ein gesetzlicher Betreuer, die letzte Autonomie noch genommen. Das heißt, gibt es übrigens Geschwister? Ja, und die haben mich schon mal zwangseinweisen lassen. So, das heißt, du bist so einsam und so fertig mit den Nerven, dass du sterben willst. Ja. Hast du Suizidversuche schon unternommen? Ja, unter anderem habe ich Rohrreiniger trinken wollen, der mir vor Weihnachten auf dem Bein gelandet ist, weil ich noch nicht mal in der Lage bin. Ich wollte nicht im Rollstuhl sterben, sondern ihn mir dahin abfüllen, dass ich wenigstens im Liegen sterben kann, dass ich mich nicht im Rollstuhl quälen muss. Das heißt, ich hab's richtig verstanden, du hast Rohrreiniger getrunken. Ich wollte trinken, aber beim Abfüllen in eine Flasche, die ich mit ins Bett hätte nehmen können, ist er mir aufs Bein gelandet. Das heißt, das hat Verätzungen auf dem Bein gemacht? Ja. Mhm. Aber ich will wirklich sterben. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst. Du willst sterben und weißt nicht wie. Ja. Mhm. Ich habe einfach die Schnauze voll. Du hast keine Lust mehr zu leben. Ja, ich habe einfach die Schnauze voll, nur noch so flexibel zu sein, wie mir es andere Leute erlauben. Susi, lass mich ein paar Sachen noch fragen, damit ich dich noch besser verstehen kann. Ja, ich hoffe, du verstehst meine Sprache. Ja, das verstehe ich schon. Da kann man sich gut drauf einstellen. Hast du auch Schmerzen? Nein. Nein. Die psychischen Schmerzen, ja. Legen wir mal den Sterbewunsch zur Seite. Ja. Wenn ich eine Fee wäre und dir einen Wunsch erfüllen könnte oder ein paar Wünsche erfüllen könnte, mal abgesehen von dem Sterben, was wäre das? Ich müsste wieder einen finanziellen Background haben, der mir unter anderem mein Auto erlaubt. Mhm. Aber wenn ich jetzt Grundsicherung beantrage, was ich nicht will, dann nehmen die mir unter anderem mein Auto weg. Also das Auto wäre sowas für dich wie Freiheit. Ja. Um freier zu. Und ich bräuchte Personal, was wirklich das tut, was ich will. Das soll nicht arrogant klingen, aber es gibt auch Gesetze für Behinderte, die genau das sagen. Ja, also was glaube ich jeder verstehen kann, ist, wenn man so schwer behindert ist, dass man da nicht 22 Kräfte um sich herum haben will nacheinander, dass das ständig wechselt und dass man einen vertrauten Fehler. Ich komme aus dieser Depression nicht raus, wenn keine Vertrauensperson mehr habe. Ich will dir etwas sagen. Ich weiß nicht, wie gut du mich kennst und wie gut du diese Sendung kennst. Ich kenne dich sehr gut, weil seit ich von meinem Mann getrennt bin, gucke ich jede Nacht um mich an, weil ich auch nicht schlafen kann von lauter Sorgen. Dann weißt du, dass ich den Sterbewunsch eines Menschen immer respektiere. Ja, was das glaubst du, warum ich dich anrufe? So, aber pass auf. Ich finde, dass dieser Sterbewunsch erst dann wirklich ein gewichtiger Wunsch ist, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Und ich habe den Eindruck bei dir, dass man, wenn gute Menschen dir helfen würden, dass du auch wieder Freude am Leben, wenn es auch ein behindertes Leben ist, dass du Freude am Leben finden würdest. Das glaube ich. Darf ich noch was sagen? Ja. Ich hatte einen sehr guten Freundeskreis, in einer Coverband engagiert als Fanbeauftragte. Mhm. Dann habe ich mich in den nicht behinderten Sänger verliebt und schwupps war alles aus. Wenn man sich als behinderte Frau nicht in nicht behinderten Mann verlieben darf wohl. Und meine blöde Familie sagt mir auch noch, wie blöd kann ich denn sein zu denken, dass nicht behinderter Mann auf mich steht. Also, Susi, ich höre ganz viel Enttäuschungen und sehr viele Verletzungen daraus, was du erlebt hast. Ja. Aber ich deute auch daraus, dass wenn man dir unter die Arme greifen würde, dass du auch wieder, wie gesagt, Freude am Leben finden könntest. Und daher, aber die Psychologin, bei der ich bin, sagt, gehen Sie doch mal wieder raus. Wenn ich sage, dann organisieren Sie mir jemanden, der nachts auch mit mir rausgeht. Ja, da kenne ich mich nicht mit aus. Ja. Da beiße ich doch die Katze in den Schwanz. Da hast du recht. Das heißt, du hast noch nicht so die richtigen Leute um dich herum gefunden. Und ich will auch nicht entmündigt werden. Nein, natürlich willst du. Du sollst ja auch nicht entmündigt werden. Ja, was sage ich der Richterin, die sich nächste Woche bei mir angekündigt hat? Die nehmen mich doch alle nicht ernst. So, wir nehmen dich verdammt ernst. Und ich nehme verdammt ernst, was du sagst, Susi. Und das tut mir leid, dass du in eine solche prekäre Situation gekommen bist. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass das alles noch kein Grund ist, sich das Leben zu nehmen. Sondern das sollte jetzt ein Grund sein, die Dinge richtig in die Hand zu nehmen und dir zu helfen. Ich sag so offen, wie es ist, ich habe monatelang keine Post mehr aufgemacht, weil ich mich einfach überfordert fühle. Ja, so empfinde ich das auch, was du mir gerade erzählst. Mit dem Alltag. Aber das ist keine Lösung mehr, ein gesetzlichen Betreuer vor die Nase zu setzen. Jetzt werden wir Folgendes machen. Wir werden uns in dem kleinen Rahmen, der uns zur Verfügung steht, das verspreche ich dir wirklich ganz, ganz heilig hier, werden wir uns schlau machen, wie wir dir unter die Arme greifen können. Wir können jetzt keine Wunder, ich kann dir keine Wunder versprechen, aber es wird irgendwie eine Ansatzmöglichkeit geben. Aber kannst du verstehen, dass ich nicht mehr von Fremdhilfe abhängig sein will? Das ist so grausam. Ich kann das total verstehen und ich glaube, alle Leute, die jetzt zuhören, können das auch verstehen. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Zuschauer und Zuhörer, der noch eine Idee hat, wie man dir helfen kann und wie du unterstützt werden könntest. Bitte melden domian@wdr.de. Und liebe Susi, dich bitte ich jetzt aufzulegen. Dann werden wir dich zurückrufen. Das heißt, mein Psychologe ruft dich zurück. Heute noch? Heute noch. Und wir gucken weiter und wir versuchen jetzt alles, was in unserer Macht steht, dir zu helfen. Und wenn ich wirklich sterben will, helft ihr mir auch dabei, eine legale Möglichkeit für mich zu finden? Nee, ich will jetzt noch gar nicht mit dir über das Sterben sprechen. Das ist noch das sagt jeder, aber ich bin so verzweifelt und so enttäuscht. Ich komme über diese große Liebe nicht hinweg. Susi. Ich kann verstehen, dass er sich mit 28 und 100 gesunde Mädels an einem Finger haben. Weißt du, was ganz wichtig ist für dich? Dass ich dich jetzt ernst nehme, was du gesagt hast. Das kannst du mir glauben. Und damit wir jetzt auch agieren können, bitte ich dich aufzulegen, damit wir dich gleich nochmal anrufen können. Ja. Und alles Weitere machen wir im Hintergrund. Versprochen? Danke. Gut, dann legst du bitte auf und du wirst gleich wieder von uns angerufen, liebe Susi. Ich drücke die Daumen, dass es klappt und bitte nochmal mein Publikum sich zu melden. Danke dir. Liebe Susi, alles Gute und ich drücke dir von Herzen die Daumen. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, jetzt hoffe ich sehr, dass ich mit der Susi in ein paar Monaten nochmal werde sprechen können. Und ich hoffe sehr, dass wir dann Positives zu vermelden haben. Die Situation ist sehr, sehr verzweifelt. Das haben wir ja gerade gehört. Wenn jemand aus dem sozialen Bereich, und ich weiß, dass uns ganz viele Leute aus dem sozialen Bereich zuhören, und ihr eine schlaue Idee habt, was man vielleicht auch sehr schnell machen könnte, bitte mailt uns. Mailt an domian@wdr.de, Stichwort Susi. Wir geben es weiter, wir überlegen, was man machen kann und wir werden, wie gesagt, in unserem Rahmen versuchen zu agieren. So, jetzt geht's weiter mit um 1.37 Uhr mit dem Thomas. Und der Thomas ist 42. Guten Morgen, Thomas. Ja, hallo Jürgen, guten Morgen. Guten Morgen, du hörst mich. Ja, ich höre dich auch. Ja, sehr gut. Also das war ja harter Stoff, da muss ich erstmal durchatmen. Ja. Now for something completely different. Bei mir geht's um die Raucherei. Ah. Und zwar möchte ich eine Lanze für alle Raucher brechen, weil ich fühle mich diskriminiert, obwohl ich doch einfach nur meine Selbstzerstörung oder meinen eigenen Willen ausübe. Nennen wir dich Helmut Schmidt. Ja, zum Beispiel, ne, der durfte das in den 70ern, in den 60ern, überall im Fernsehen wurde das gehuldigt, wurde gequatscht, in den Flugzeugen war es damals erlaubt. Der durfte das auch noch voriges Jahr im Fernsehen. Ja, der durfte das als Einziger, warum ich nicht? Weil du andere Menschen vielleicht damit gefährdest. Ja, okay, ist gut, aber ich tue schon alles, was ich tun kann. Ich halte mich auf Abstand, ich rauche an der frischen Luft, ich rauche am Balkon. Mhm. Und trotzdem werde ich diskriminiert. Zum Beispiel hatte ich da drei skurrile Erlebnisse in der Autostadt in Wolfsburg. Ja. Da waren wir einen Neuwagen abholen und ich saß einfach nur am Pier, 20 Meter von allen Leuten entfernt. Wo saßt du? In der Autostadt in Wolfsburg. Ja, nee, klar. Wir waren ein Auto abholen. Ich saß am Pier da, wo Ach, am Pier? Das Pier habe ich nicht verstanden. Ja, am Fluss da, wo man da die Genossenschaften durchfährt, ne? Um die Auto- und die Werkhallen zu betrachten. Gut, wir alle sind nicht so bewandert in der Geografie von Wolfsburg. Insofern hast du es erklärt, okay. Ja, aber dennoch wurde ich dann angesprochen, gerade von diesen Abgasverpestern aus Wolfsburg, dass ich dann halt in den Bereich zurückgehen sollte, in dem das Rauchen erlaubt sei. Gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das nur da war es dann offiziell verboten, wo du geraucht hast. Ja, aber es war doch 20 Meter keiner um mich rum und es war in der frischen Luft. Gut, vergessen wir mal diesen Vorfall, das ist Werksgelände von VW und da können die bestimmen, wo geraucht wird oder nicht. Ja, das halte ich schon für ein bisschen skurril. Und das nächste war in Düsseldorf am Flughafen. Ich hatte extra mich den Flug drüber mit Nikotinpflastern und Kaugummis versorgt. Mhm. Und dann bin ich doch tatsächlich einen Meter aus dem orange bezeichneten Bereich rausgetreten, in dem die Rauch Rauchzone von der Rauchverbotszone unterschieden wurde. Mhm. Und ebenfalls wieder kam eine, ich will einfach mal sagen, dicke Frau auf mich zu und wies mich darauf hin, was ich denn mit meinem Körper tun würde. Sagt nichts gegen dicke Frauen. Nein, aber, nein, überhaupt nicht. Thomas, ich bin mein ganzes Leben lang Nicht-Raucher gewesen. Ey, auch wenn du dir den Hackfleischmann da gegeben hast, bist du nicht auf den Balkon gegangen? Nein. Hast du mal eine nein, nein. Aber ich stehe Rauchern gegenüber sehr wohlwollend da. Ja, danke, danke, das ist sehr lieb von dir. Insofern rennst du bei mir offene Türen ein. Ich finde, das ist richtig, dass man in Restaurants und Kneipen nicht mehr raucht, dass es Raucher... Alles okay, Raucher, akzeptieren genau. Wir alles. Wir gehen aber, vor die Tür, wir rauchen an der frischen Luft. Aber genau, aber es gibt eine gewisse Hysterie, da gebe ich dir auch recht, man muss es auch nicht übertreiben. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe zwei gute Freunde, die rauchen. Und die dürfen auch sehr gerne bei mir im Wohnzimmer, wenn die bei mir zu Gast sind, sogar im Wohnzimmer rauchen. Ach, ja, wunderbar. Danach wird das Fenster geöffnet, gelüftet und dann ist es auch gut. Und wenn ich selten mal mit denen bei mir in meinem Wohnzimmer zusammensitze und die rauchen, werde ich davon auch nicht krank. Genau. Also nur um dir zu sagen, dass ich ja nun wirklich relativ offen bin. Dass es die strengen Gesetze gibt, das finde ich richtig. Aber wenn jemand einen Meter über die Zone ist, dass man dann gleich angepammelt wird. Jetzt kommt die dritte Situation. Da sitze ich hier nach dem Jogging. Ich bin Tennistrainer. Ich sitze auf dem Spielplatz. Ja. Mach mir eine an einfach. Und die Kinder waren 10 Meter entfernt auf dem Klettergerüst. Ne? Mhm. Und da könnte vielleicht ein kleiner Rauchschwaden rübergeraucht sein. Ne? Schlimmer als jedes Auto oder Industrieabgas. Ne? Und das könnten sie ja passiv Krebs gekriegt haben von dem einen Atemzug. Mhm. Ne? Kam eine empörte Mutter auf mich zu, was mir denn einfiele da überhaupt. Mhm. Also ich verstehe diese Hysterie nicht. Ich finde, es ist eine Hetzjagd. Wie viel rauchst du am Tag? Ich rauche so 1,5 Päckchen am Tag. Ich wurde gerade so ein bisschen stutzig. Wenn du für einen Flug dir schon ein Nikotinpflaster aufpappen musst, muss es ja schon krass sein. Nein, also ich rauche so gern jede halbe Stunde. Ne? Wie lange rauchst du schon? Seit 23 Jahren. Ich bin jetzt 41 und ich rauche seit 18 Jahren. So. Ich bin seit 18 rauche ich und ich bin 23 Jahre rauch. Dennoch die grundsätzliche Diskussion und Frage, warum hörst du nicht auf damit? Du weißt, wie schädlich es ist. Nein, weil es mein persönlicher Wille, mein eigener Körper und meine Identität toujours, ich rauche gerne. Ich tue es einfach, weil es ist kommunikativ, du lernst die Leute kennen. Na, mittlerweile ist es nicht mehr so kommunikativ, weil ihr alle draußen steht in der Kälte und euch die Arme reibt. Aber die anderen, die so tun, als würden sie es nicht tun oder so, die rauchen doch auch alle. Und die militanten Nichtraucher sind die Schlimmsten. Aber wie kannst du so verdrängen, dass du deinem Körper einer ganz großen Gefahr aussetzt? Ja, guck dir an, mit Schnauze ist 96 geworden. Ja, das ist wirklich eine solch ungewöhnliche Ausnahme. Ich glaube, dass in allen wissenschaftlichen Kreisen es überhaupt gar keine Frage mehr ist, dass das schädlich ist. Aber mein Körper gehört mir. Okay, dann gehört dein Krebs ja auch dir hinterher. Ja, gerne, also damit komme ich klar. Achso, du sagst sogar, ich habe gerne irgendwann Lungenkrebs. Nicht unbedingt gerne, aber ich würde das also jetzt nicht irgendwie da höhere Kräfte für verantwortlich machen, sondern ich würde das akzeptieren, wenn ich mir das mit selbst hervorgehoben habe. Das sagst du jetzt im jugendlichen Alter von 42. Ich möchte dich mal sehen, wenn du 52 oder 62 bist und schwer lungenkrebskrank in der Klinik liegst, ob das dann auch noch so sagst. Dann kommt das Ende wenigstens schnell, aber vorhersehbar. Okay, das ist natürlich eine konsequente Einstellung. Wenn du so denkst, dann muss man wirklich sagen, du bist der Herr deiner selbst und dein Chef. Ja, und ich tue auch keinem was damit, sondern ich nehme noch die größtmögliche Rücksicht, die ich bieten kann, aber dennoch werde ich angefeindet und das finde ich nicht okay. Meiner Oma habe ich damals für 2 D-Mark Zigaretten am Automaten kaufen können. Mhm. Und in Island oder in Norwegen kostet das Päckchen heute 16 Euro, ne? Ist es doch. Gut, das finde ich wiederum sehr gut, dass es so teuer ist, weil es eben auch junge Leute vom Rauchen abhält. Ja, okay, also... Also, keine grundsätzliche Diskussion, das ist alles gut, finde ich, aber wenn aber du... Aber Toleranz bitte auch Toleranz bei den armen Rauchern. Und wenn du... Naja, so arm seid ihr ja auch nicht. Wenn du persönlich das so klar sagst, mir ist meine Gesundheit auch scheißegal, dann ist es dein Ding, da würde ich dir auch nicht reinreden wollen. Ich genau, ja, da sind wir d'accord. Ja, ja. Im Übrigen hast du gerade auch was Richtiges gesagt, dass die Leute sich dann vielleicht über eine kleine Rauchwolke aufregen auf der Straße, aber massenweise den ganzen Gestank der Autos und der Industrieabgase und der Schiffe und weiß ich was einatmen und das nimmt man alles so hin. Ja, da wollen wir gar nicht weiter ausholen, wer jetzt hier am meisten die Luft schädigt. Hast du eine Freundin oder eine Frau? Ja, natürlich. Was sagt denn deine Frau zu dir, dem militanten Raucher? Ja, hin und wieder, selbst meine. Bitte? Hin und wieder raucht sie selbst mal eine. Also sie macht keinen Druck, dass du aufhören sollst? Nein, nein, keiner. Ich habe mein Umfeld darauf vorbereitet und es etabliert. Und ich habe natürlich auch meinen Balkon darauf, habe ich die Wohnung ausgewählt, dass ich natürlich auch meine Rückzugsnischen habe, an dem ich meinem Laster freuen kann. Hast du Kinder? Nein. Ich wollte gerade schon eine Predigt halten von wegen Vorbild für die Kinder, aber das erübrigt sich dann ja auch. Ja, Thomas, also im Prinzip sind wir da gar nicht so weit auseinander. Ja, wunderbar. Wenn also du ich bin beeindruckt, dass du da Kumpels hast, die bei dir zu Hause im Wohnzimmer quatschen dürfen. Das finde ich wunderbar. Das dürfen hätte die. Ich gar nicht gedacht. Da das nicht so oft vorkommt, sind die immer ganz glücklich, dass sie nicht rausgehen müssen. Ja, super, ey, cool. Thomas, danke dir und trotz allem wünsche ich dir ein langes Leben. Ja, und dir auch. Alles Gute, tschüss. Hau rein. Ciao. 1:45 Uhr, Dominik, 30, guten Morgen. Ja, hi Domian, guten Morgen, hi. Guten Morgen, Dominik. wir kennen uns, also mein Name ist Dominik Münch, bin der ehemalige DSDS-Kandidat von 2008 und 2009 bei Deutschland sucht den Superstar. Ah, du schreibst mir auch schon mal auf Facebook. Ja, ja, wir schreiben ja bei wir schreiben ja bei Facebook, wir beide, ja. Und jetzt habe ich gleich, muss ich mal wieder anrufen, dass wir endlich mal persönlich mal wieder sprechen können. So, das ist doch eine schöne Idee. Ja, einige kennen dich ja noch. So einige kennen dich ja noch, die Hardcore-Fans von DSDS. Ja, ja, das war. Obwohl, das ist schon lange her. Ja, ja, das war eine sehr, sehr krasse Zeit. Ich habe mich auch optisch sehr, sehr arg verändert. Das habe ich ja vielleicht auch auf Facebook schon gesehen, dass ich mich zu der Zeit zu DSDS schon optisch arg verändert habe. Wie lange liegt das eigentlich zurück, als du da Schlagzeilen gemacht hast? Das war, also das erste Mal bin ich gekommen im TV, das war 2008 und 2009. Also war ich wurde zweimal ausgestrahlt, habe genau 2 Jahre, da bin ich dann rumgezingelt durch ganz Deutschland. Ja, und habe halt da meinen Traum ein bisschen gelebt. Natürlich gehört halt viel mehr dazu, das weißt du ja auch, du lebst ja auch in der Öffentlichkeit, dass man da viel, viel mehr braucht, gutes Management, gute Leute, Vitamin B und so, ja. Das hat dann alles nicht so geklappt und du bist dann von der Öffentlichkeit wieder weggegangen. Ja, oder? Nein, es kommen nach wie vor immer noch Artikel über mich. Also ja, Promiflash, Bravo und ganze Kram, die berichten immer noch. Okay, aber gut. Was jetzt halt bei mir passiert ist, Domian, warum ich dich auch anrufe, erstmal mit dir zu sprechen, freut mich natürlich sehr, dass wir uns mal wieder unterhalten können. Punkt 2, bei mir ist ja was Schlimmes passiert. Nämlich? 2013 ist ja mein Sohn krank geworden. Mein Sohn hat Knochenkrebs gehabt. Und ist 2000, ich bin noch gar nicht, wenn ich darüber rede, zieht er sich am ganzen Körper, ist ganz, ganz schwer für mich. 2014 im Januar gestorben. Also mit 3 hat er es bekommen, Knochenkrebs, und mit 5 ist er verstorben. Ja, meine Ex hat mir das halt eine Zeit lang verheimlicht, bis ich das dann auch rausbekommen habe und das war dann für mich also. Ja, Dominik, ich muss eben unterbrechen, ich bin jetzt in diesem ganzen Boulevardzeug nicht so bewandert. Aber irgendwas dämmert mir im Kopf. Hast du dich denn überhaupt um das Kind damals gekümmert, als es auf die Welt kam? Oder hast du dich da eigentlich auch irgendwie rausgezogen? Nein, nein, das war so, also ich habe jetzt selbst nicht so eine schöne Kindheit gehabt und wollte halt ein guter Papa sein. Und wir haben uns dann aber getrennt, wo sie schwanger war. Und sie hat dann versucht, mit aller Macht, dass ich irgendwie bei der Geburt nicht, ich war dann bei der Geburt nicht dabei, sie hat es nicht zugelassen, dass ich bei der Geburt dabei sein kann. Du wolltest. Und dann ich wollte unbedingt, also das war also sehr, sehr wichtig. Also ich wollte unbedingt ein guter Papa sein, weil ich ja auch selbst nicht so eine schöne Kindheit hatte, wollte halt bei meinem Kind alles anders da machen. Ja, und dann hat sie halt alles versucht, dann mir das, also okay, wie war denn dann, als das Kind auf der Welt war, wie war denn dann der Kontakt? Also ganz, ganz schwer. Das war so, kann ich mal kurz erklären. Sie hat dann gesagt, wo ich das Kind auch im Krankenhaus gesehen habe, mein Sohn, wenn du dein Kind weiter sehen möchtest, Jugendamt, muss ich aufs Jugendamt gehen. Dann bin ich auch sofort aufs Jugendamt gegangen, weil ich war ja mit ihr verheiratet gewesen und dadurch hatten wir ja beide das Sorgerecht. So. Ja, dann bin ich halt gleich aufs Jugendamt, dann habe ich halt da mein Kind gesehen. Das war halt sehr, sehr schwierig für mich. Man hat ein kleines Kind. Ja. Wie wurde es denn dann geregelt? Wie oft durftest du das Kind sehen in den Jahren seines Lebens? Also es war genau 3 Jahre, wo ich meinen Sohn sehen konnte. Das war am Anfang übers Jugendamt alle 2 Wochen. Und dann ging es weiter, wo mein Sohn ein bisschen größer wurde, auf den Kinderschutzbund. Und da war das dann betreut. Und ich war dann der Papa, wo sich am schnellsten von 0 auf 100 hochgearbeitet hatte. Ich habe auch einen sehr guten Draht zu meinem Sohn. Moment mal, damit das auch versteht. Was heißt das konkret? Wo hast du dich getroffen mit dem Jungen? Also ich habe mich getroffen in dem Ort, wo sie gewohnt hat. Und in deiner Wohnung oder beim Kinderschutzbund oder wie? Nein, es war beim Kinderschutzbund, es war alles betreut. Es war eine Frau, wo halt einfach da zugeguckt hat. Ja, warum betreut? Warum musste jemand zugucken? Ja, das verstehe ich nicht. Sie hat halt immer wieder Sachen erfunden, auch vor Gericht. Wir waren zigmal vor Gericht und wird immer wieder gesagt, dass ich sie geschlagen hätte in der Beziehung. Das stimmt aber gar nicht. Sie hatte ja irgendwas erfinden müssen, dass sie das Sorgerecht bekommt. Ist ja logisch. Sie hatte letztendlich das Sorgerecht. Ja, nein, sie hatte nicht das, also sie hätte nicht das Sorgerecht. Sie wollte immer das Sorgerecht vor Gericht, aber sie hätte es nie bekommen. Und hat dann immer wieder neue Geschichten erzählt vor Gericht, dass ich die Richterin überzeugen kann. Aber die Richterin hat gesagt, sie sieht keinen Anlass, mir das Sorgerecht wegzunehmen, weil ich mich ja gut um meinen Sohn kümmere. Und es wurde ja auch so bestätigt vom Kinderschutzbund und vom Jugendamt. Das heißt aber, du wurdest dann immer unter Aufsicht, konntest du nur mit dem Kind zusammen sein. Ja, nur, das war nur eine Zeit, bis dann... Das verstehe ich nicht so recht, wenn du das Sorgerecht auch hattest. Ja. Warum dann so? Ja, das frage ich mich auch. Also ich kann nur sagen, ein Mann hat so schwer irgendwie, das war unnormal. Ich habe alles versucht, was in meiner Macht steht und... Bin dann so weit gekommen, dass ich meinen Sohn 4 Stunden sehen durfte, 4 Stunden unbetreut. Das hieß, ich hole ihn dann, sie hat ihn hingebracht auf den Kinderschutzbund, ich habe ihn abgeholt in dem Ort, wo sie gewohnt hat, konnte mit ihm auf dem Spielplatz, konnte mit ihm 4 Stunden unternehmen, was ich machen möchte und dann wieder hinbringen. Und es hat mir halt das Herz gebrochen, weißt du, Domian, dann wieder nach Hause zu fahren deswegen, und wieder zu wissen, sehe ich 2 Wochen meinen Sohn nicht. Das werden wir jetzt nicht klären, wer da die Schuld hat und klar, und so weiter. Das Schlimme ist, dass der Junge gestorben ist. Als der Junge dann in der Endphase seines Lebens war, wie oft durftest du ihn denn da sehen? Wie oft hast du ihn gesehen? Ich habe ihn genau noch 2 Mal gesehen. Wie viel Mal? 2 Mal. Ich habe das erst im November 2013 erfahren, dass mein Sohn so krank ist. Sie hat mir das so lange geheim gehalten, hat sie es gar nicht gesagt, weil ich dann gesagt habe, und der Kinderschutzbund, dass ich mich zurückziehen sollte, dass Gras über die ganze Sache wächst. Und in dieser Zeit, wo ich mich zurückgezogen habe, ist ja mein Sohn krank geworden. Mhm. Und ich habe das ja aber nicht gewusst. Und sie hat mir das nie gesagt, dass mein Sohn so krank ist. Das hast du und dann habe ich das über eine Facebook-Nachricht habe ich das bekommen. Dann so, dann hast du, um es zu verstehen, im Dezember 2013, stimmt das, erfahren? Ja, also Ende November 2013, da war er aber schon austherapiert. Da war er schon austherapiert. Und wann ist er genau dann gestorben? Am 6. Januar 2014, also es ist genau 2 Jahre her. Du hast ihn dann nur einmal nochmal gesehen? 2 Mal habe ich ihn gesehen, aber sie hat zu mir gesagt, ich will nur, dass du den Kleinen siehst, wenn er schläft. Und er hat halt einen Port eingenäht gehabt, das heißt, da wo das Morphium reinkommt. Und ich konnte mich noch nicht mal von meinem eigenen Sohn verabschieden. Warst du auf der Beerdigung? Ich war auf der Beerdigung, das war für mich also... Wie war die Situation auf der Beerdigung? Da hast du nun auch die Mutter des Kindes ja auch gesehen und getroffen. Es war ganz, ganz komisch irgendwie. Sie hat geweint, ich habe geweint, weil ist ja ganz klar, ich bin zusammengebrochen. Es wurden 3 Lieder gespielt, Kleiner Engel und Hero und... Es war wie in einem schlechten Film. Ich habe das gar nicht wahrgenommen. Ich habe geweint und bin zusammengebrochen, einen kleinen Sarg da zu sehen. Habt ihr denn danach nochmal geredet, ihr beiden? Wir sind beide danach abgerutscht. Sie ist abgerutscht. Abgerutscht heißt? Es wurde ja schon von Medien darüber berichtet. Kann sein, dass jetzt auch wieder was da berichtet wird. Aber ich sag's trotzdem, weil Dominik, ich auch ehrlich... Lass mal diese ganzen Öffentlichkeitsquatsch raus. So wichtig bist du nicht, dass ständig irgendwelche Leute über dich berichten wollen. Entweder unterhalten wir uns jetzt ganz normal privat, hier quasi privat, ganz privat kann man sich ja nicht unterhalten. Aber du bist kein Prominenter und da musst du keinen jetzt nicht ständig denken, ja, die Leute berichten wieder. Ja, du hast immerhin hier angerufen und möchtest dich mit mir darüber unterhalten. Ja, was heißt abgerutscht? Na, ich bin halt abgerutscht, weißt du, Domian, ich habe dann Alkohol getrunken, sehr, sehr viel. Und habe dann angefangen mit Drogen. Ich habe dann angefangen, Drogen, Kokain zu konsumieren, Amphetamin, Ecstasy. Ich weiß nicht, ich habe mich dann einfach, ich bin immer mehr ins Loch reingefallen, Wo stehst du denn heute? Heute ist noch ab und zu vorgekommen. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall auf einem besseren Weg. Deswegen rufe ich auch an, ich wollte auch den Leuten da draußen Mut machen, Hey Leute. Ja, ja, komm mal. Bevor du anderen Mut machst, mach dir erstmal Selbstmut und krieg dein eigenes Leben auf die Reihe. Wie hast du diese Drogensucht finanziert? Guck mal, Domian, ich sag dir ganz ehrlich eins, wenn man sich in dieser Szene dann auskennt und öfters, man sieht ja dann die Leute öfters. Zum Beispiel, ich war viel in Stuttgart unterwegs, auch teilweise in Köln. Dann kennt man die Szene. Und dann bekommt man auch sehr, sehr viel auch geschenkt, sag ich mal. Da muss man auch nicht so viel Geld ausgeben. Du und kriegst so. Vielleicht mal was geschenkt, aber eine längere Sucht kannst du damit nicht finanzieren. Das geht nicht. Nein, das sage ich ja nicht. Aber man tut ja immer wieder neue Leute kennenlernen. Weißt du, sind dann wieder da Leute, die hocken dann, das sind wieder zu 10, dann sind sie wieder zu 20, dann sind immer wieder neue Leute dabei. Welche Einkünfte hattest du denn überhaupt in der Zeit oder bis heute? Ja, also ich habe ich konnte danach auch gar nichts mehr arbeiten. Ich bin jetzt auch wieder gerade in der Findungsphase jetzt. Domian, es ist schwer darüber zu sprechen, weißt du, so, ich habe halt einfach in den Tag reingelebt, ich habe gar nichts mehr gemacht, ich habe mich einfach fallen lassen, ich habe einfach... Okay, du hattest keine Einkünfte. Ja doch, vom Amt halt, vom Staat, okay. Habe ich halt Geld bekommen, aber du bist, nicht, weil ich das jetzt... Du bist vom Beruf Friseur, ne, stimmt das? Ja, ich bin Friseur, ja. Warum gehst du nicht wieder in deinen Beruf? Das ist eine schwere Frage. Nee, die Frage ist ganz einfach. Ja. Ja, das ist schon harter, Domian. Du fragst mich schon dran. Na gut, aber du kannst mir eine klare Antwort geben. Hast du keinen Bock drauf? Ist es dir zu wenig? Erstens verdient man zu wenig. Und zweitens, seitdem mein Sohn gestorben ist, will ich halt nur noch das machen, was mir Spaß macht. Natürlich werden jetzt viele Kritiker kommen und sagen, hey, wie kann der das sein? Er will nur noch das machen, langsam. Was mir Spaß macht. Dominik, seitdem dein Sohn gestorben ist, sagst du, willst du nur tun, was dir Spaß macht. Und nein, jetzt nach 2 Jahren, wo ich jetzt wieder langsam einen klaren Kopf bekomme. Ja, was bedeutet denn Spaß machen? Ja, mir macht halt, nach wie vor TV-Sachen, das war halt, wo Dominik, ich das gemacht habe, 2 Jahre. Wisch dir das mal aus dem Kopf, dieses Showbusiness-Gedöns. Geh erstmal einen ehrenwerten Weg, damit du erstmal auf die Füße kommst. Wenn du wenn du in einem richtigen Job drin bist, wenn der dir vielleicht auch zunächst nicht so wahnsinnig viel Spaß macht, aber dann hast du erstmal deine Existenz. Und wenn du daneben einen Traum dir verwirklichen möchtest, als Sänger, als irgendwas, sagt kein Mensch was. Aber aus dem Nichts, aus einer Drogensucht zu kommen und sagen, ich möchte einfach nur berühmt werden und singen, ist völlig, völlig albern. Das wirst du nie schaffen. Du wirst immer der Loser sein. Ich meine, du hast es ja erst mehrere Jahre schon erlebt, was das für ein Leben ist. Kein Arsch kümmert sich um dich. Niemand will dich. Das heißt, du musst es für dich erstmal in die Hand nehmen. Und beweis erstmal, dass du ein guter Typ bist. Bisher ist ja viel schiefgelaufen in deinem Leben. Ja, das stimmt schon. Nein, Domian, du sagst, du bist ein ehrlicher Mensch. Ich bin ja auch ein ehrlicher Typ. Das stimmt schon, was du sagst. Ich habe mich halt auch oft versteckt in letzter Zeit Wie viel Drogen nimmst du im Moment noch? Ja, jetzt komm, jetzt Hose runter, ich will alles wissen. ich hatte an Silvestern einen starken Absturz. Mit was? Mit Koks? In Köln. Ja, mit Mischkonsum, sag ich mal. Ja. Kokain und ganze Kram da. Und seit Silvester? Gar nichts mehr, null. Und vor Silvester, wie lange war es da gewesen, dass du was genommen hattest? Das war immer nur aufs Wochenende bezogen. Na gut, das reicht aus. Also unter der Woche habe ich es nie gemacht. Dominik, der Weg führt nur über ein drogenfreies Leben. Wie bitte? Ich habe es nicht verstanden. Der richtige Weg, den du gehen musst, der geht nur, wenn du keine Drogen nimmst. Ja, das stimmt, ja. Du hast dich jetzt ausgetobt, hast deine Erfahrung gemacht. Okay, das ist jetzt Vergangenheit, reden wir nicht weiter drüber. Wenn du jetzt nach vorne guckst, musst du dein Leben solide erstmal in die Hand nehmen. Und sei doch froh, dass du eine abgeschlossene Berufsausbildung hast. Das ist doch schon mal was, haben viele nicht in deiner Situation. Stimmt. Ja, weil ich auch noch ganz kurz sagen wollte, darfst du einfach zu sagen, kann ich auch nichts dagegen sagen. Das ist die Realität. Manchmal lebe ich vielleicht wirklich noch in meiner Traumwelt und so. Muss ich wirklich auch mal realistischer werden. Ja, du lebst in irgendeiner Illusion. Und du rennst mit dieser Illusion vollkommen gegen die Wand. Ach, es ist halt einfach, weißt du, Domian, ist halt einfach, ich guck Fernsehen, ich guck DSDS, ich guck Dschungelcamp, ich guck Promi Big Brother, denke ich, so viele Leute bekommen da Chancen, weißt du, was ich meine, wo genau ja, aber, gleich Standard sind wir schon, hier geben sie die Chance. Sowas kotzt mich einfach an, weißt du, was ich meine? Aber schmink es dir ab. Du hattest jetzt mehrere Anläufe, es hat nicht funktioniert. Um es nochmal zu sagen, gehe einen normalen Weg und parallel kannst du dich ja bemühen um Showbusiness. Nur so geht es. Jetzt muss ich Schluss machen. Ich wünsche dir alles Gute, Dominik. Ach so, vielen Dank, Domian. Mir schreiben bei Facebook. Pass auf dich auf. Vielen Dank für das Gespräch, für die netten Worte. Tschüss. In der Technik heute Nacht Moritz Güldenring. Morgen sind wir wieder da. Ich hoffe, ganz pünktlich. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss. Bye-bye.